Wir wohnen in einem Schloss. Es ist sehr alt, sehr schön, aber sehr einsam und voller Erinnerungen. Darunter vielen, die ganz allein meine Erinnerungen sind. Papa. Papa. Hier ist das Kinderzimmer, in dem ich aufgewachsen bin. Das Erste, woran ich mich überhaupt erinnere, habe ich hier erlebt. Madame Perdon? Ich war aufgewacht. Die Kinderfrau hatte einen Augenblick das Zimmer verlassen. Ich merkte, dass ich allein war. Papa, Papa, du brauchst keine Angst zu haben. Kommt Madame Perdon nicht? Ich bin ja bei dir. Wer bist du? Fürchtest du dich vor mir? Nein. Ich lege mich ganz dicht zu dir. Hättest du das gern? Ja. Ich bleibe bei dir liegen, bis du wieder einschläfst. Ja? Brav. Brav, mein kleines Mädchen, du. Jetzt bin ich bei dir und gleich wirst du wieder einschlafen. Fest einschlafen. Fest einschlafen. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich bin nur mal einen Augenblick weggegangen. Papa! Papa, es hat mich gebissen. Was hat sie gebissen? Sie hat mich gebissen. Liebes Kind, Sie haben geträumt. Sie hat mich gebissen und dann ist es unter das Bett gekrochen. Nein, nein, liebes Kind, da ist nichts. Unter dem Bett ist nichts. Niemand. Sie war hier auf dem Bett. Nein, nein, ich war hier, gerade eben noch. Sie haben geträumt. Geträumt. Ich hatte nicht geträumt. Und es machte mir noch lange Zeit Angst. Jetzt aber scheint es wie ein Traum. Und ich muss oft daran denken. Kommen Sie, Fräulein Laura. Ihr Papa wartet schon. Wir wollen einen Spaziergang im Mondschein machen. Alles sieht so schön aus. Ja, Madame Perdon, ich komme. Papa hat das Schloss gekauft, als er den Dienst in der österreichischen Armee quittierte. Es ist wirklich sehr schön, aber einsam. Das nächste Dorf ist unbewohnt. Schon seit über 100 Jahren. Fräulein Laura, wir warten auf Sie. Madame Perdon war meine Kinderfrau und meine Erzieherin. Jetzt ist sie unsere Haushälterin. Sie hat mich aufgezogen nach Mamas Tod. Erinnern kann ich mich nicht daran. Ich war noch zu klein. Ah, da sitzt sie ja, mein Kind. Komm, komm, Laura. Wir gehen bis zur Brücke. Es ist ja taghell. Du brauchst keinen Schal. Riechen Sie doch nur, wie die Linden duften. Ah, ja. Am Schloss fließt ein Bach vorbei. Der mündete früher einmal in den Schlossgraben. Eine alte Zugbrücke führt über den Graben auf die Straße. Eine sehr alte, sehr schmale Straße. Das Mondlicht heute Nacht ist voll idyllischer und magnetischer Kräfte. Meine liebe Madame Perdon, Sie und Ihre Metaphysik. Oh nein, ganz und gar nicht. Es ist allenthalben bekannt, dass der Mond, wenn er so hell leuchtet, auf alles einwirkt. Auf Träume und empfindsame Menschen. Madame Perdon hat recht, Vater. Den ganzen Abend schon kommen mir die seltsamsten Gedanken und Erinnerungen. Sie müssen darauf achten, dass Ihnen der Mond beim Einschlafen nicht ins Gesicht scheint. Also nur machen Sie unserer Laura mal keine Angst mit solchen Vorstellungen, Madame Perdon. In früheren Zeiten wurde dem Mondschein auch Gutes zugeschrieben. Der Mond war eine schöne Göttin. Diana, die Göttin des Mondes und der Jagd. Oh ja, diese heidnischen Geschöpfe. Ich habe davon gehört. Immerzu haben sie einander Unannehmlichkeiten bereitet. Jetzt aber Schluss mit diesen mystischen Fantastereien. Vater, da kommt eine Kutsche die Straße entlang. Tatsächlich. Wo mag die hinwollen? So spät am Abend? Sie fahren zu schnell. Da kommt jetzt doch die scharfe Biegung bei dem alten Steinkreuz. Warum rasen Sie denn nur so? Das kann nicht gut gehen. Oh mein Gott, Vater. So kommen Sie nicht heil durch die Biegung. Der Herr segne und beschütze uns. Schnell, wir müssen Ihnen helfen. Die Pferde haben vor dem Kreuz gescheut. Die Kutsche ist umgestürzt. Vielleicht ist jemand tot. Dummköpfe! Dummköpfe und Strohköpfe! Jetzt verlieren wir doch Zeit. Schnell, hoch, hoch mit den Pferden. Kümmert euch um meine Tochter. Herzblatt, mein Herzblatt, du bist doch nicht verletzt. Rasch, Madame Pierrodon. Kümmern Sie sich um die Fahrgäste. Ich helfe bei den Pferden. Vater, sei vorsichtig. Gehen Sie nicht an die Pferde heran, Fräulein Laura. Mein Herzblatt, du lebst. Ja, du lebst. Seien Sie beruhigt, gnädige Frau. Sie ist nur bewusstlos. Sehen Sie, sie atmet. Aber was machen wir jetzt? Ist jemals einem Menschen solch ein Missgeschick widerfahren? Sie sehen mich auf einer Reise, bei der es um Leben und Tod geht. Eine Stunde verloren und alles ist verloren. Beruhigen Sie sich doch, meine Dame. Die Kutsche ist nicht beschädigt, soweit ich sehe. Sie ist schnell wieder aufgerichtet. Die Pferde haben gescheut. Wie kann ich Ihnen genug danken, mein Herr? Was mache ich aber mit dem Kind? Ja, wir müssen sie zum Schloss tragen. Nein, ich darf keine Zeit verlieren. Aber wie kann sie jetzt reisen? Vielleicht nur bis zu einem Gasthof. Ja, gibt es einen Gasthof in der Nähe? Vielleicht kann sie hier bleiben, bis sie zurückkommen. Ja, aber natürlich, gnädige Frau. Sie müssen sie unbedingt hier lassen, falls Sie glauben, dass Sie Ihre Tochter unserer Fürsorge anvertrauen können. Ja, und sie braucht Fürsorge. Aber das hieße, Ihre Freundlichkeit über Gebühr beanspruchen. Es wäre uns ganz im Gegenteil ein großes Vergnügen. Junger Umgang für meine Tochter wäre eine willkommene Abwechslung in unserer Abgeschiedenheit. Ihr seht doch, die Kutsche ist nicht beschädigt. Hebt sie auf die Räder zurück. Spannt die Pferde an. Wir fahren sofort weiter. Mein Herr. Ich bin auf einer langen Reise von allergrößter Wichtigkeit. Es ist überaus liebenswürdig von Ihnen, mir dieses Angebot zu machen. Und ich muss es annehmen. Sie kann nicht reisen und ich kann nicht bleiben. Ich werde Ihnen Ihre Freundlichkeit zu vergelten wissen. Für uns wird es ein Vergnügen sein, da bin ich sicher. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass meine Tochter zart ist und empfindsam. Sie wird sehr wenig von uns erzählen. In 3 Monaten hole ich sie wieder ab. Wir sehen Ihre Rückkehr mit Freuden entgegen. Und machen Sie sich keine Sorgen. Ihrer Tochter wird es an nichts fehlen. Fertig? Ich danke Ihnen allen. Jetzt muss ich schnell weiter. Oh, meine Tochter heißt Carmilla. Carmilla? Ja, Carmilla. Und so sage ich Ihnen Lebewohl. Leben Sie wohl, gnädige Frau. Machen Sie sich keine Sorgen. Carmilla. Wo ist Mama? Wo bin ich hier? Oh, mein Fräulein. Hier kann Ihnen nichts zustoßen. Ihre Frau Mutter wird bald zurückkommen. Sie befürchtete, dass Sie durch den Unfall zu schwach seien für die weite Reise. Sie bleiben bei uns, bis sie zurückkehrt. Ja, jetzt heißt es erst einmal zu Bett und schlafen. Unsere Dienerschaft wird sich ihrer annehmen. Und morgen kommen wir alle zusammen und lernen einander kennen. Ja, meine Tochter wird sie morgen früh an unseren Tisch bringen. Ihre Tochter? Ach ja, dieses junge Mädchen. Ich heiße Laura. Laura. Ich konnte ihr Gesicht kaum erkennen. Aber ihre Stimme. Ich war ganz sicher. Ich hatte sie vor vielen, vielen Jahren gehört, in diesem Traum, an den ich so oft zurückdenken musste, mit solch eigenartiger Furcht. Ich konnte nicht bis zum Morgen warten. Nachdem der Arzt gegangen war, schickte ich ihr Nachricht, dass ich sie besuchen wolle. Laura, kommen Sie herein. Setzen Sie sich zu mir aufs Bett. Ich muss Ihnen etwas sehr Merkwürdiges erzählen. Der Arzt sagt, ich würde Sie nicht stören. Ja. Meine liebe Laura, Sie sind's. Bin wer? Werden Sie es glauben? Ich kenne Sie. Wir sind uns schon einmal begegnet, vor vielen Jahren. Sie haben mich verfolgt in all den Jahren. Ich Sie verfolgt? Ich habe Ihr Gesicht nicht wieder vergessen können. Wo? Wie denn haben Sie mich gesehen? Vielleicht in einem Traum. Es war genau solch ein Zimmer. Ich war noch ein Kind, krabbelte auf allen Vieren umher und wunderte mich darüber, dass ich nicht in meinem Spielzimmer war. Da hörte ich jemand weinen, und als ich aufschaute, sah ich dich. Genau wie jetzt. Ich kletterte aufs Bett und nahm dich in meine Arme. Du hörtest auf zu weinen, und dann sind wir, glaube ich, eingeschlafen. Plötzlich ein Schrei, und ich kriegte einen Schreck und purzelte vom Bett. Dann war ich wieder in meinem eigenen Zimmer. Was hat das zu bedeuten? Ich hatte solche Angst vor dir in dem Augenblick, bevor ich vom Bett fiel. Wer von uns müsste sich nun mehr fürchten vor der anderen? Fürchtest du dich jetzt vor mir? Damals ja. Damals. Dann war es also kein Traum, für dich nicht und für mich nicht. Aber wenn es kein Traum war, was dann? Fürchtest du dich jetzt vor mir? Fürchtest du dich vor mir? Nein, dafür bist du zu schön. Es war uns vorherbestimmt, dass wir Freundinnen würden. Ja, vorherbestimmt. Und wir werden Freundinnen sein. Wie lange hatte ich schon auf jemanden gehofft, mit dem ich reden konnte? Ich wollte ihr alles zeigen, mein Leben mit ihr teilen, alles von ihr wissen. Aber ach, von ihr erfuhr ich so gut wie gar nichts. Es ist grausam, von dir so verschlossen zu sein, wenn ich so sehr mit dir befreundet sein möchte. Grausamkeit? Ja. Die auch Liebe ist, meine Laura. Wie ich dir nahe bin, so wirst du andere nahe sein und die Glückseligkeit dieser Grausamkeit kennenlernen, die auch Liebe ist. Ich verstehe dich nicht. Vertrau mir, später wirst du mich auch verstehen. Ich mochte sie nicht, wenn sie in dieser rätselhaften Stimmung war. Aber ich empfand ein seltsames Ineinander von Furcht, Anbetung und Abscheu. Noch jetzt, nach 10 Jahren, da ich es erzähle, zittere ich. Und die nun folgenden Begebenheiten, die mich damals so ungestüm und schrecklich erregten, finden sich nur blass und am wenigsten deutlich in meiner Erinnerung wieder. Sie sind alle so gut zu mir. Wie froh ich bin, dass unsere Kutsche genau vor ihrer Türe umgestürzt ist. Ich hab's kommen sehen. Ja? Sie sind für unsere Kurve zu schnell gefahren. Wir hielten euch für Reisende auf dem Rückweg von der Ruine Karnstein. Wir müssen dir unbedingt die Grabkammern zeigen. Grabkammern? Doch bitte lieber nicht. Sie sind sehr alt. Aber das Dorf ist unbewohnt. Alle sind weggelaufen, weil es ihnen zu düster war. Nein, es hat gespukt. Bestimmt war es das. Nicht ganz. Einer nach dem anderen starb. Da bekamen es die, die noch übrig waren, mit der Angst zu tun und zogen weg. Wie schaurig. Woran sind sie denn gestorben? Das weiß niemand. Es liegt jetzt alle schon Jahrhunderte zurück. Eine Seuche. Ich habe gehört, es war eine Seuche. Damals gab es immer zu Seuchen. Es muss schrecklich gewesen sein, in solchen Zeiten zu leben. Ja. Die ständige Angst vor dem Tode. Teufel und Verdammte. Götzen und beschwörender Singsang. Davon bleibt man heute verschont. Seuchen gibt es nicht mehr. Zum Glück, darf man wohl sagen. Ja, zum Glück. Wir blieben nicht lange verschont. Zwei Tage später saßen Carmilla und ich auf einer Bank unter den Bäumen. Ein Leichenzug bewegte sich durch den Wald zum Kirchhof. Warum bekreuzigst du dich? Es ist so Sitte. Oh, also das hat mich nervös gemacht. Halte meine Hand. Da. Ich zittere. Carmilla, tatsächlich. Was fehlt dir? Hast du Fieber? Du bist so bleich. Und deine Zähne. Carmilla, was kann ich tun? Es lässt schon nach. Du, halt mich. Halt mich. Ja. Ja. Es geht schon. Es macht nichts. Es ist schnell vorbei. Du liebe Zeit, welche Erleichterung. Oh, habe ich dich sehr erschreckt? Ja, doch. Da siehst du mal, wie weit ich gehen muss, um mich deines Mitgefühls zu versichern. Liebe Laura. Carmilla, du hast mein Mitgefühl. Und meine Liebe. Und deine Liebe. Ja. Ja, dann ist ja alles wieder gut. Komm, wir gehen den Berg hinauf. Alles Schaurige und Bedeutungsvolle sieht von dort oben winzig aus und weit weg. Komm! Ihre Mutter hatte von einer Empfindlichkeit gesprochen. Einer Nervenschwäche. Dies war das erste Anzeichen. Weitere sollten folgen. Was ist das? Wer ist das? Ein armer Buckliger. Er kommt zweimal im Jahr vorbei. Und Vater ist ganz entzückt von ihm. Er verkauft Dinge, Zaubersachen und tritt damit auf. Er hat kleine Ungeheuer dabei. Was für Ungeheuer? Alraune. Vater sieht sie für sein Leben gern. Was ist ein Alraun? Na, ein Galgenmännchen. Aus lauter Stücken von Affen, Eichhörnchen, Papageien, Fischen, Schlangen. Die näht er zusammen. Es ist außerordentlich verblüffend. Und das ist sein Hund. Kommst du auch zu uns? Nicht. Ah, die jungen Damen. Was hast du für uns? Grässlicher Köter. Amulette, meine Damen. Amulette, die vor Wölfen schützen. Aber hier gibt es doch keine Wölfe. So viel ich gehört habe, doch. Kommen durch den Wald, sterben auch Menschen davon. Überall im Tal. Zeig mal, was du hast. Ruhig, die taugen nichts für dich. Diese Amulette wirken immer. Sie müssen sie nur ans Kopfkissen heften, dann können sie ihnen nichts anhaben. Woraus sind die? Feinstes Pergament vom Kalb. Mit, sehen Sie da, geheimen Schriftzeichen und Diagrammen. Ja, ich kaufe eins. Ich nehme zwei. Für jeden eins. Ich glaube nicht, dass ich Schutz brauche. Ah, ich sehe, das gnädige Fräulein hat einen spitzen Zahn. Wie ein Fisch, wie eine Nadel. Was untersteht er sich? Oh, ich habe Werkzeuge für die Zähne. Pfeile, Knipser. Ich kann den Zahn rund und schön machen, wie ihr übriges Gesicht. Das ist unerträglich. Ruf deinen Vater. Ach, er meint es doch nicht böse. Habe ich die Dame beleidigt? War ich zu frech? Du Scharlatan! Bei mir zu Hause würde ich dich auspeitschen und dir das Brandeisen mit dem Schlosszeichen bis auf die Knochen brennen lassen! Carmilla, ich glaube, du... Geh jetzt bitte. Ist die Dame ungehalten? Bitte, geh jetzt. Geh zu meinem Vater. Ja, gnädiges Fräulein. Komm, Hündchen, komm. Carmilla, es tut mir so leid. Hast du den Blick gesehen? Du hast nur Spaß gemacht? Ja, natürlich. Diese Gaukler sind zu komisch. Carmilla hat ihm solch einen Schreck eingejagt, dass er sich schleunigst davon machte. Und darüber hat er ganz und gar vergessen, uns seine Amulette zu verkaufen. Ja. Umso besser. Sie sind giftig. Man weiß nie, wer sie vorher schon getragen hat. Oder woher sie stammen. Wir können gar nicht vorsichtig genug sein, meine Lieben. Es ist schon wieder jemand angefallen worden. Die Schwester eines unserer Bauern. Von Wölfen angefallen? Das glaube ich nicht. Diese armen Leute stecken sich gegenseitig mit ihrem Aberglauben an. Sie bilden sich die Schrecken ein, die ihre Nachbarn sich eingebildet haben. Das ist ja zum Fürchten. Zum Fürchten? Wieso zum Fürchten? Sich etwas Gruseliges einzubilden, ist nicht weniger schlimm, als es wirklich vor sich zu sehen. Wir sind in Gottes Hand. Und alles wird sich zum Guten wenden für die, die ihn lieben. Er ist unser getreuer Schöpfer. Schöpfer, Natur. Was ist nicht Natur? Die Krankheit ist Natur. In meinen Augen ist sie etwas Übernatürliches. Unsinn, leere Worte. Alles rührt aus der Natur her, oder nicht? Alles im Himmel und auf Erden und unter der Erde handelt nach der Natur, nicht? Wie sicher können wir das eine oder das andere wissen? Ich glaube es. Ich möchte gern wissen, was unser Arzt zu diesen Todesfällen sagt. Er wollte heute Abend vorbeikommen. Ärzte, die haben mir noch nie etwas genützt. Warst du krank? Oh ja, auf den Tod krank. Vor kurzem? Nein, vor sehr langer Zeit. Ein Leiden wie das, das eure Bauern befällt. Sie müssen sehr gelitten haben. Nein, nicht sehr. Nicht lange. Aber da muss das Fräulein noch sehr jung gewesen sein und erinnert sich vielleicht nicht genau. Oh doch, ich erinnere mich. Und es war nicht sehr schmerzhaft. Es war nicht tödlich, wie Sie sehen. Gottlob, meine Liebe. Ja. Spaziert mal auf jeden Fall nicht zu weit vom Schloss weg, ihr beiden. Vielleicht lauert doch Gefahr im Wald. Hat dein Vater dir einen Schrecken eingejagt? Glaubst du, dass etwas im Wald ist? Im Dunkeln kann da wohl alles sein. Hast du Angst? Ich bin froh, dass du bei mir bist. Hast du Angst vor dem Sterben? Oh ja. Warum? Hat nicht jeder Angst vor dem Sterben? Nein, nicht jeder. Liebende beschließen manchmal zu sterben, um nach dem Tod zusammen zu sein. Aber nur, wenn das Leben unerträglich ist. Hast du Angst vor dem Sterben? Nein. Ist dir dein Leben unerträglich? Früher war es das einmal. Vor langer Zeit. Aber jetzt, da wir zusammen sind, ist es jetzt nicht anders? Doch. Ja. Doch. Ich werde nie herausfinden, was du denkst. Trotzdem sollten wir wirklich darauf achten, dass wir nicht zu weit in den Wald gehen. Sind jetzt alle gereinigt? Alle. Mein Vater und ich haben gründlich gearbeitet. Jetzt können Sie Ihre Vorfahren so sehen, als ob sie gestern gemalt worden wären. Ja, tatsächlich. Ich staune nur. Das ist mein Vater. Wie zum Leben erweckt. Laura, schau her. Deine Mutter. Meine liebe Frau. Ganz klar. Wie aus dem Leben. Vater hatte eine ganze Kiste mit alten Familienporträts vom Restaurator zurückerhalten. Die meisten waren vor Alter so schwarz gewesen, dass wir kaum etwas darauf hatten erkennen können. Ein Porträt, ein sehr kleines und sehr altes, zog sofort unsere Aufmerksamkeit auf sich. Schau her, Laura. Das ist das reinste Wunder. Komm und sieh dir das an. Camilla soll auch kommen. Das wird Sie interessieren. Nein, ich interessiere mich überhaupt nicht für alte Porträts. Davon gibt's mehr als genug in meiner Familie. Aber dies hier ist ein Bild von Ihnen, Camilla. Wieso? Vater, lass mich sehen. Da, du weißt doch, dass wir dieses Porträt nie erkennen konnten. So dunkel war es. Camilla, es ist tatsächlich ein Wunder. Das bist du, wie du leibst und lebst. Da ist sogar das Muttermal am Hals. Ja, liebe Laura, vielleicht haben wir gemeinsame Vorfahren. Vielleicht sind wir am Ende doch noch verwandt. Wir konnten den Namen nie entziffern. Jetzt sieh mal da. Da steht Mirkala, Gräfin Karnstein. Und darunter Anno Domini 1698. Mama stammte ja von den Karnsteins ab. Ich vielleicht auch. Es gab so viele Karnsteins hier in der Gegend. Leben noch welche von Ihnen? Nein, nein, die Familie ist zugrunde gegangen, Fäden und dergleichen. Aber wie Sie wissen, steht die Ruine Ihres Schlosses noch, nicht weit von hier. Ja, Laura hat es mir erzählt. So, wir müssen die anderen noch auspacken. Alle sind da, Herr General. Wir können Sie nach den Nummern durchgehen. Bist du froh, dass ich gekommen bin? Oh ja. Soll ich immer bei dir bleiben? Wenn du mir erzählst, was du alles erlebt hast, bestimmt kommt eine große Liebe darin vor. Du hast recht. Soll ich dir davon erzählen? Es gab jemand. Eine sehr grausame, merkwürdige Liebe. Sie hätte mich das Leben gekostet. Liebe fordert ihr Opfer. Und es gibt kein Opfer ohne Blut. Blut. Camilla, siehst du, wie deine Fragen mich quälen? Du fragst und fragst und bringst mich dazu, dass ich mich erinnere. Und das ist eine Qual für mich. Ach, liebe Camilla, wie schrecklich gedankenlos von mir. Ich hatte nicht gedacht, dass deine Erinnerungen schmerzhaft sind. Ich verspreche dir, dass ich nie wieder frage. Oh, Camilla, du siehst richtig krank aus. Komm, wir holen dir ein Glas Wein. Ja, ein Schluck Wein. Aber sieh doch, es ist schon wieder vorbei. Ich habe Angst vor dieser Krankheit. Dr. Spieldorf soll dich untersuchen. Es ist nichts, meine liebe Laura, siehst du? Diese Schwächeanfälle habe ich immer wieder mal, aber ich erhole mich schnell. Vielleicht sollte ich mich jedoch bald zu Bett begeben. Gehen wir hinein. Ich hatte Carmillas Angewohnheit übernommen, meine Schlafzimmertür des Nachts zu verriegeln. Ich selber hatte die Angewohnheit, eine Kerze brennen zu lassen. Aber Träume dringen durch steinerne Wände. Ihre Gestalten treten ein und gehen, wie es ihnen gefällt. In dieser Nacht träumte ich. Es war kein Albtraum. Mir war vollkommen bewusst, dass ich in meinem Bett lag und schlief. Genauso wie in Wirklichkeit. Aber dann merkte ich, dass sich am Fußende des Bettes etwas bewegte. Ein schwarzes Tier, wie eine riesige Katze. Es kreiste schneller und im Zimmer wurde es dunkler und dunkler. Und plötzlich war es auf dem Bett. Die beiden Augen kamen aus dem Dunkeln immer näher. Ich spürte einen brennenden Schmerz. Dann wachte ich auf. Camilla! Camilla! Eine Gestalt stand am Fußende des Bettes. Dunkles Haar bis auf die Schultern. Sie schien nicht zu atmen. Dann war sie weiter weg im Zimmer. Dann noch weiter. Dann war sie weg. Es war nicht Camilla. Es war nicht Camilla. Aber Fräulein Laura, ich habe keinen Schrei gehört. Vielleicht haben Sie geträumt. Ich bin nicht sicher. Da war ein großes, schwarzes Tier. Eine Katze. Ein Leopard. Ein Leopard? Nun, ich weiß zufällig, dass Sie und Fräulein Carmilla gestern Abend Wein getrunken haben. Es sollte Carmilla beruhigen. Nun, ein Schluck Wein tut nichts Böses, wenn man danach nicht schlecht träumt. Und Sie sollten besser nicht mit dem Mondlicht auf dem Gesicht schlafen. Arme Camilla, hoffentlich hat sie gut geschlafen. Ja, ich hoffe nur, dass sie nicht an das Fenster gegangen ist, das auf die Lindenallee blickt. Wieso? Fräulein Lafontaine hat mir heute Morgen erzählt, dass es in der Allee spukt. Spukt? Wie denn? Ja, und Martin, der Gärtner, sagt, er ist zweimal vor Sonnenaufgang in der Nähe gewesen und hat dieselbe weibliche Gestalt die Lindenallee entlang gehen sehen. Sie war weiß und hatte einen Dunstschleier um sich. Ach, in den Wiesen am Bach sind Kühe, die gemolken werden müssen. Und die Mägde nehmen diesen Weg. Na, natürlich. Martin ist ein Einfallspinsel. Er lässt sich gern erschrecken. Trotzdem darf Camilla nichts davon erfahren. Sie fürchtet sich schon genug vor Eindringlingen. Das Fräulein wird vor Mittag nicht nach unten kommen. Gehen Sie mit zum Obstgarten. Ihr Vater und Martin sind dort, um sich die Bäume anzusehen. Nein, nein. Ich fühle mich heute Morgen etwas müde und schwach. Sie sehen auch wirklich etwas blass aus, meine Liebe. Bleiben Sie hier sitzen und ruhen Sie sich aus. Ich lasse Ihnen ein tüchtiges Frühstück kommen. Nanu, was sehe ich? Sie ist schon auf. Camilla! Ja, da kommt sie den Weg entlang. Guten Morgen. Ein schöner Tag, nicht? Dein Vater hat mir den Garten gezeigt. Wundervolles Obst habt ihr. Ja, das stimmt. Du bist aber schon früh auf. Ich konnte nicht schlafen. Habt ihr Tiere in der Nähe? Tiere? Ich habe eins gehört. Es war schon fast morgens. Es hat mich geweckt und dann konnte ich nicht wieder einschlafen. Was für ein Tier? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gesehen. Es könnte ein Tiger gewesen sein. Du meinst, es war eine Art Katze? Vielleicht. Ich habe ein Knurren gehört. Die Müdigkeit wich den ganzen Tag nicht von mir. Während Camilla rosiger und lebendiger aussah als sonst, sie weidete sich geradezu an mir. Laura, du bist noch schöner, wenn du blass bist. Mein Herz, bist du schwermütig? Ja, ein wenig. Soll ich dich aufheitern? Nein. Es ist so friedlich. Ja. Wie süß Traurigkeit sein kann. Wahrhaft köstlich. Ja. Köstlich. Sie zieht mich mit. So sanft, so sanft. Aber der Traum ging weiter. Und jeden Morgen dieselbe Mattigkeit und Schwermut. Ich wollte nicht zugeben, dass ich krank war. Ich wollte es Papa nicht sagen und auch nicht nach dem Arzt schicken lassen. Todesgedanken begannen, mich heimzusuchen. Fräulein Laura, ruhen Sie sich gut aus. Nehmen Sie noch einen Schluck von Ihrer Schokolade. Sie müssen doch etwas für Ihre Ernährung tun. Mein Kind, Dr. Spieldorf muss dich mal untersuchen. Du klagst nie. Aber du bist krank, das sieht man doch, Kind. Die Schatten in deinen Augen. Und du wirst von Tag zu Tag blasser. Es fehlt mir nur an Schlaf. Es geht vorüber und dann bin ich wieder ganz gesund. Fräulein Laura wird Angst haben. All diese Krankheitsfälle bei den Bauern. Ach ja. Ist es das, mein Kind? Hat es noch weitere Fälle gegeben? Aber das ist überhaupt nicht dasselbe. Die armen Leute waren selten länger als 3 Tage krank, bevor sie starben. Du, meine liebe Laura, bist nun schon seit mehreren Wochen schwermütig. Dr. Spieldorf soll morgen vorbeikommen. Dann hatte ich einen schrecklichen Traum, der zu einer seltsamen Entdeckung führte. Laura! Laura! Ja, Mutter? Mein liebes Kind, sieh dich vor. Wovor? Der Mörderin. schließt ihre Tür immer ab. Aber rufen Sie die Dienstboten schnell, Madame Peridon. Martin! Martin! Was ist passiert, Madame Peridon? Hilf uns, Martin! Wir müssen hinein! Hol die alte Axt von der Wand, schnell! Ich werde die Tür einschlagen müssen. Ja, beeil dich! Mach schon! Camilla, wir kommen! Der Herr segne und behüte uns. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Wo ist sie? Camilla? Camilla? Das Zimmer ist leer. In dem Bett hat niemand geschlafen. Sie hat sich in dem Schrank eingesperrt. Komm, helft mir suchen. Camilla! Camilla! Camilla! Meine allerliebste Laura, du hast dir solche Sorgen um mich gemacht. Wir alle haben uns Sorgen gemacht. Sie sagen, Sie sind unten wach geworden auf dem Sofa? Wie es dazu kommen konnte. Als ich auf mein Zimmer gehen wollte, war die Tür zu und das Schloss klemmte. Also bin ich wieder nach unten gegangen, um dort auf den Morgen zu warten. Verzeihen Sie mir, meine Liebe, wenn ich eine Vermutung zu äußern wage. Es ist Ihr gutes Recht. Obwohl ich nichts, aber auch gar nichts weiß. Sind Sie schon einmal schlafgewandelt? Seit meiner frühen Jugend nicht mehr. Ach ja, aber damals also doch. Ja. Ich wünschte, alle Geheimnisse ließen sich so leicht enträtseln wie ihrs, Camilla. Keine Einbrecher oder Hexen. Nichts, was wir als bedrohlich für unsere Sicherheit empfinden müssten. Aber mein Traum. Ja, dein Traum. Ganz einfach. Du hast sie vielleicht an deinem Zimmer vorbeigehen hören und das ging in deinen Traum ein. Das Gefühl, dass deiner lieben Freundin Gefahr drohe, steigerte sich schließlich zu diesem furchterregenden Bild. Sehen Sie, so sehr ist Laura um mein Wohlergehen besorgt. Ach ja, ich wünschte nur, die arme Laura würde bald wieder so gesund, wie wir sie immer kannten. Aber unser guter Dr. Spieldorf kommt morgen vorbei. Der Arzt kam am anderen Morgen und ich erzählte ihm alles. Das heißt, so viel davon, wie ich für notwendig hielt. Und stellen sich diese Träume jede Nacht zur selben Zeit ein? Ja, kurz vor dem Morgengrauen. Und Sie haben nie Spuren entdeckt? Spuren? Spuren, die darauf hindeuten, dass dieses Tier, das Sie mir beschrieben haben, tatsächlich in Ihrem Zimmer gewesen ist. Nein. Ihre Freundin, das Fräulein Camilla, hat erzählt, sie habe ein solches Tier gehört. Ja, ja, es gibt Wölfe in der Gegend, aber die sind nie bis hier ans Schloss gekommen. Und ist Ihre Krankheit am Morgen schlimmer? Ich bin nicht krank, Doktor, nur schwach. Ja. Was ich meine ist, ich fühle mich nicht krank. Im Traum haben Sie das Gefühl gehabt, gebissen zu werden. Wie von nadelspitzen Zähnen. Ja. Wo spüren Sie den Biss? Hier, am Hals. Haben Sie dort Schmerzen? Nein. Vielleicht kann uns der Herr General hier behilflich sein. Ja, gewiss. Was ist... Meine Liebe, Sie hätten nichts dagegen, wenn Ihr Papa Ihr Kleid ein wenig öffnete. Ist es notwendig? Ein Zoll breit unterm Kragen. Ich zeige es Ihnen. Da. Ja. Genau, mein Kind. Was ist es? Nichts weiter als ein blauer Fleck. Ja, es hat mich nicht weiter beunruhigt, weil ich da nichts spüre. Ja, was kann es sein? Es sieht nicht wie ein Biss aus. Vielleicht ein Spinnenbiss. Ich glaube nicht. Dr. Spieldorf, ist es gefährlich? Aber nein, nein, meine Liebe, Sie werden schon bald wieder gesund werden, ganz bestimmt. Madame Peridon? Ja. Es muss immer jemand bei unserer Patientin wachen. Die ganze Nacht. Aber natürlich... Sie dürfen Fräulein Laura von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang nicht aus den Augen lassen. Ich verstehe nicht. Sie werden es schon bald verstehen. Jetzt tun Sie bitte genau das, was ich Ihnen sage. Ja, Doktor. Und ich kann Ihnen nur dringend dazu raten, dass Sie beide sich heute Morgen nach Karnstein begeben. Zu den Ruinen? Ja, es hält sich dort in der Nähe dieser malerischen Stätte ein Herr zu Besuch auf. Ein Freund von mir, auch Arzt und Gelehrter. Er erforscht die Geschichte der Familie Karnstein. Sie müssen ihn unbedingt konsultieren. Er hat Erfahrungen in solchen Fällen. Ja, er ist ausdrücklich gebeten worden, den Bauern am Ort zu helfen bei einem jüngst umgehenden Verdruss. Sie meinen Ihre eigentümliche Krankheit? Ja. Nun, wenn es sein muss, meine Liebe, ich lasse die Kutsche kommen. Ja, Vater, wenn es sein muss. Ich werde Ihrem Kutscher alles erklären. Selber kann ich Sie leider nicht begleiten, aber mein nächster Patient wohnt auf der anderen Seite der Ruinen. Und ich werde Halt machen und mit Baron Vordenburg sprechen. Er wird bereits im Bilde sein, wenn Sie eintreffen. Sollen wir auf Camilla warten? Besser nicht, da Dr. Spieldorf Eile für geboten hält. Madame Perraudin, helfen Sie Laura, sich reisefertig zu machen. Ja. Gewöhnlich ist es recht kühl an dem Ort. Vielleicht sind wir schon wieder zurück, bevor Fräulein Camilla nach unten kommt. Ja. Also kommen Sie schnell, Fräulein Laura. Ein Grauen erfasste mich, als wir uns dem alten Dorf näherten. Selbst um die Mittagszeit lag der verhangene Tag wie ewige Nacht über den Türmen und Zinnen der Schlossruine. Der Baron war ein merkwürdiger Mann, der uns wie alte Freunde begrüßte und mit keinem Wort auf die Dringlichkeit unseres Besuchs einging. Er war sehr bewandert in der Geschichte der Familie Karnstein. Er bestand darauf, uns durch die geräumigen Hallen, über die Wendeltreppen und durch die dunklen Flure des Schlosses zu führen. Die Familie reicht Jahrhunderte zurück. Bis vor 100 Jahren noch war dies hier eine blühende Ortschaft. Wie kam es dazu, dass das Dorf von seinen Bewohnern verlassen wurde? Wiedergänger, General. Gespenster? Nicht eigentlich Gespenster. Vampire. Vampire? Glauben Sie an solch abergläubisches Zeug? Ich erforsche den Aberglauben. Er ist eine uralte und nicht ungewöhnliche Erklärung für das, was von Zeit zu sehen ist und erlitten wird. Hier? So ist es. Hier in dieser Gegend finden wir eine durch viele Zeugnisse fantastisch belegte Vampirtradition. Sogar schon vor der Zeit der Gräfin Mirkalla. Was war mit der Gräfin Mirkalla? Das ist eine seltsame Geschichte. Ich habe in vielen Tagebüchern und anderen Aufzeichnungen, Briefen und so weiter, nachgeforscht, besonders in denen eines mährischen Adligen. Dokumente einer leidenschaftlichen Liebe zu der unglückseligen Gräfin. Unglückselig? Wieso? Sie ist jung gestorben. Opfer eines Vampirs wurde behauptet, der ihr den Hof machte und ihre Liebe gewann, worauf sie sein möglicherweise williges Opfer wurde. Und sie wurde hier begraben? Das wissen wir nicht. Der Herr aus Mähren, der das Schlimmste befürchtete für den Fall, dass die Vampirjäger sie entdeckten, hielt ihr Grab verborgen. Sie wurde nie gefunden. Also müsste sie noch hier sein, irgendwo im Schloss. Ja, irgendwo. Drinnen oder draußen. Glauben die Bauern hier in der Gegend, dass die Todesfälle der letzten Zeit von dieser Gräfin herrühren? Genau deshalb hat man mich gerufen. Ich soll sie suchen und finden. Aber wieso auf einmal? Nach mehr als einem Jahrhundert? Vampire haben merkwürdige Gepflogenheiten. So glaubt man, sie könnten lange Zeit ruhen, dann wieder auferstehen und umherwandern auf der Suche nach Nahrung, nach neuem Leben. Baron Vordenburg, glauben Sie, dass meine Krankheit von einem Vampir verursacht wurde? Es gibt Sonderfälle, Fräulein Laura, da kann man nicht sicher sein. Sehen Sie hier? Hier war die Kapelle. Und hier die Gräber der Familie Karnstein. Das sind ja viele. Aber sie sind offen. Und leer. Ja. Nach dem Ritual hat man sich der Überreste entledigt. Ritual? Pfahl durchs Herz, Kopf ab, die Überreste verbrannt, die Asche auf dem Meer ausgestreut. Das ist die übliche Prozedur. Der Kellerraum ist erst kürzlich entdeckt worden. Möchten Sie einen Blick hineinwerfen? Ja, gern, falls Laura möchte. Nein, Vater, geh du nur mit dem Baron. Ich warte so lange im Hof. Aus dem Hof gelangte man in einen Garten. Einen verwilderten Garten, voll alter Steine und verfallener Mauern. Es war ein schwermütiger Anblick. Und ich verspürte wieder diese seltsame Verlockung und Angst. Hast du wirklich Angst? Carmilla erwartete mich an der Mauer. Madame Perraudin hat mir gesagt, dass du hier seist. Also bin ich zu dir gekommen. Wie schön, dass du da bist, Carmilla. Dr. Spieldorf glaubt, dass mein Leben in großer Gefahr ist. Gefahren sind überall. Die Welt ist eine einzige Gefahr. Leben und Sterben sind eine Gefahr. Liebe Laura, ich werde dich vor allen diesen Gefahren beschützen. Glaubst du mir? Ja, ich glaube, dass du versuchen wirst, mich zu retten. Heute Abend gehen wir wieder spazieren im Mondschein. Madame Perraudin und eine Magd sollen die ganze Nacht in meinem Zimmer wachen. Die mögen wohl wachen, aber sehen werden sie nichts. Ah, Laura. War das Carmilla, die bei dir stand? Hat Madame Perraudin sie hergebracht? Nein, sie ist allein gekommen. Ah ja, wo ist sie? Sie ist gegangen. Wohin? Ich sehe sie nicht. Da. Sie ist auf die alte Steinmauer zugegangen und verschwunden. Verschwunden? Fräulein Laura, würden Sie mir bitte genau zeigen, wo Ihre Freundin verschwunden ist? Ja. Sie ist durch das Gras auf diese Stelle hier an der Mauer zugegangen. Und dann habe ich sie nicht mehr gesehen. Sehen Sie mal, wie dick die Mauer an dieser Stelle ist. Ich glaube, wir haben eine Entdeckung gemacht. Sehen Sie hier die Inschrift. Ganz klar und deutlich. Mirkala, Gräfin Karnstein. Bleiben Sie bitte hier. Ich hole Brechstangen und Arbeiter. Die Mauer wurde weggeräumt und das Gewölbe freigelegt. So, das reicht jetzt. Ja, Herr Baron. Der Deckel ist gar nicht so schwer. Meine liebe Laura, sieh nicht hin. Tut mir leid, General, aber Fräulein Laura muss es sehen. Carmilla! Carmilla! Nein. Die Gräfin Mirkala. Wie sie sich uns heute zeigt. Aber sie lebt. Sie atmet. Nur sehr leicht. Und Sie sehen die Anzeichen und Beweise dafür, dass sie ein Vampir ist. Der Bleisack bis zum Rande voll Menschenblut. Holt meine Instrumente und läutet die Glocken! Der Leib wurde nach uraltem Brauch aufgerichtet und ein spitzer Pfahl durchs Herz getrieben. Dann wurde ihr der Kopf abgeschlagen. Und ein Sturzbach von Blut schoss aus dem durchtrennten Hals. Sodann wurden Körper und Kopf auf einen Holzstoß gelegt und zu Asche verbrannt. Und die Asche wurde in den Fluss gestreut und vom Fluss davongetragen. Wie die Vampire aus ihrem Grab entweichen und jeden Tag mehrere Stunden dorthin zurückkehren, ohne auch nur die geringsten Spuren an Gemäuer oder Grabkammer zu hinterlassen, hat bisher noch niemand erklären können. Warum müssen Sie denn überhaupt in Ihr Grab zurück? Um zu schlafen. Um sich frische Kraft zuzuführen. Man weiß es nicht genau. Des Vampirs Gier nach Menschenblut führt zu dem kraftvollen Erscheinungsbild seiner wachen Existenz. Carmilla, ich meine die Gräfin Karnstein, schien von Trauer erfüllt und von Einsamkeit und Liebe. Nein, nein, nicht Liebe, mein liebes Fräulein Laura. Der Vampir ist zuweilen von einem bestimmten Menschen fasziniert. Bei der Verfolgung eines solchen Menschen wendet er unerschöpfliche Geduld und allerhand List an. Er lässt nicht ab, bis er seine Leidenschaft gestillt und alles Leben aus seinem Opfer gesaugt hat. Wie es bei der Gräfin gewesen sein mag. Im Frühjahr darauf nahm mein Vater mich mit auf eine Italienreise. Wir blieben über ein Jahr fort. Dann kehrten wir aufs Schloss zurück. Laura, unsere gute Madame Perraudin schreibt, dass sie in 14 Tagen aus Wien zurückkommt. Das wird dich freuen. Oh ja, Vater, bestimmt. Und mein alter Freund General Hauser kommt uns besuchen mit seiner reizenden Tochter. Dann hast du Gesellschaft. Ja, Vater. Es wird ein glücklicher Sommer werden. Laura! Laura! Oft höre ich Carmillas leichten Schritt an der Gartensaaltür. Und ich vergesse, was war, und laufe hin und will sie suchen. Carmilla? Carmilla? Carmilla?